stolpernder Kopf zu voll und doch ganz leer. Neben mir kein Atem, ich bin allein. Schlaf ein, schlaf ein. Wenn der Mond schon schläft, in der Nacht lieg ich wach. Ich denke, denke, denke ich. Ich warte auf das Licht. Ich kann nicht schlafen, kann nicht schlafen, kann nicht schlafen, kann nicht schlafen, kann nicht schlafen, kann nicht schlafen, kann nicht schlafen. Zweimal gezeigtes TV-Programm, schaltet um, schaltet raus. Ich weiß nicht, wie der Film ohne Anfang, Ende, die Bilder fließen.